Hallo und herzlich willkommen zur Sprachkassette für die Ausgabe Nr. 38 und Nr. 39 der Zeitschrift Der Weg. Baden-Württemberg, das Musterländle. Heute überfliegen wir wieder einmal gemeinsam ein deutsches Bundesland, Baden-Württemberg, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Wir starten vom Flughafen südlich der Landeshauptstadt Stuttgart. Zuerst fliegen wir einige Minuten Richtung Osten. Bald glitzert unter uns das Wasser des Neckar, dessen Lauf wir einige Minuten lang folgen. Dieser ca. 370 Kilometer lange Fluss kommt von Süden her und trennt mit seinem Tal den berühmten Schwarzwald im Westen von der Schwäbischen Alb, 1015 Meter, die im Osten steil in die Höhe ragt. Bald liegt Tübingen hinter uns. Diese Universitätsstadt hat ein wunderschönes mittelalterliches Stadtbild und ein Schloss aus dem 16. 17. Jahrhundert. Wir wenden uns ein wenig nach Südosten. In einem Seitental des Neckar bei der Stadt Hechingen taucht unter uns die Burg Hohenzollern auf. Sie ist noch gut erhalten und sehenswert. Von hier hat das gleichnamige frühere deutsche Herrschergeschlecht seinen Ausgang genommen. Kaiser Wilhelm II. War dessen letzter Vertreter auf dem Thron. Er verzichtete 1918 auf die Krone. In einem Schwenk nach Osten überfliegen wir die schönen Hochebenen der Schwäbischen Alb. Unter uns weiden Schafherden auf ruhiger und landschaftlich schöner Wacholderheide. Dazwischen liegen Felder und Wälder. Bald erscheint unter uns die Stadt Ulm an der Donau. Dieser Fluss ist der zweitlängste europäische Strom. Hier ist er noch sehr jung und doch schon recht groß. Vorsicht! In Ulm darf unser Flugzeug nicht zu tief liegen, denn sonst könnte es an den Turm des Ulmer Münsters stoßen. Der ist mit 162 Metern der höchste Kirchturm der Welt. Auf dem Weiterflug nach Süden überqueren wir das Schwäbische Allgäu. Unter uns liegt die Iller, der Grenzfluss zwischen Baden-Württemberg und dem Nachbarbundesland Bayern. Die Menschen dieser Gegend leben überwiegend von der Viehwirtschaft. Viele stellen Butter und Käse her. Dazu kommt die Betreuung vieler Gäste im Fremdenverkehr. In der Ferne vor uns taucht bald die Kette der Allgäuer Alpen auf. Bis zu 2594 Meter, Hochvogel, steigt das Gebirge hinauf. Es gehört aber nicht mehr zu Baden-Württemberg. Dafür hat Baden-Württemberg aber einen großen Anteil am Schwäbischen Meer, dem Bodensee, den wir jetzt überfliegen. Viele weiße Segel grüßen herauf und Fährschiffe kreuzen zwischen den Städten an den Ufern der Anliegerstaaten Deutschland, Österreich und Schweiz. Am Südufer liegt die herrliche alte Grenz- und Universitätsstadt Konstanz. Sie hat ihr mittelalterliches Stadtbild weitgehend erhalten. Zwei Inseln liegen in dem größten deutschen Binnensee, der übrigens vom Rhein durchflossen wird. Die Reichenau ist eine bekannte Garten- und Obstbauinsel. Die Blumeninsel Mainau mit Schloss und Kirche in einem herrlichen Park ist ein Magnet für den Tourismus. Bei Unteruldingen kann man sehen, wie die Menschen zu Urzeiten gelebt haben. Sie wohnten in Pfahlbauten. Das sind Häuser im Wasser oder am Ufer, die auf Pfählen stehen. In Friedrichshafen gibt es das berühmte Zeppelin-Museum. In dieser Stadt werden auch heute noch Flugzeuge gebaut. Wir wenden uns nach Westen und überfliegen bald den Hochschwarzwald. Der Feldberg, 1493 Meter, ist seine höchste Erhebung. Hier leben viele Menschen von der Wald- und Viehwirtschaft und vom Fremdenverkehr. Ein Produkt vieler kleiner Handwerksbetriebe ist weltberühmt: die Kuckucksuhr. Zu jeder vollen und halben Stunde schaut ein kleiner Vogel aus seinem Gehäuse und sagt mit seinem Ruf die Zeit an. Schwarzwalduhren werden in alle Welt exportiert. Über der Stadt Freiburg im Breisgau am Westrand des Gebirges mit ihrem gotischen Münster und der Universität von 1457 schwenkt unser Flugzeug nach Norden. Jetzt erblicken wir rechts die Täler und Höhen des Schwarzwaldes, links die fruchtbaren Ebenen des weiten Rheintales. Jenseits des größten deutschen Flusses, 1320 Kilometer, liegt das Elsass, eine Region, die früher einmal zum Deutschen Reich gehörte und seit 1919 französisch ist. Die Vogesen, Großer Belchem, 1424 Meter, das alte Colmar und die Grenzstadt Straßburg grüßen herüber. Je weiter wir nach Norden kommen, desto häufiger überfliegen wir Städte, die umgeben sind von Industrieanlagen, zum Beispiel Rastatt mit einem großen Automobilwerk von Daimler-Benz und Karlsruhe mit seinem großen Rheinhafen. In dieser Stadt befinden sich auch die höchsten deutschen Gerichte, das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof. Noch weiter rheinabwärts liegt die industriereiche Quadratestadt Mannheim. Sie ist bekannt durch die geometrische Anordnung seiner Straßen. Hier treffen wir auch wieder auf den Neckar. Seinem Flusslauf folgend überfliegen wir Heidelberg. Jedes Jahr besuchen viele Touristen diese schöne alte Stadt mit ihren vielen barocken Gebäuden in rotem Sandstein, der Universität von 1386 und der Schlossanlage aus dem 13. Jahrhundert. Die frühere Residenzstadt liegt im südlichen Odenwald. Dieser Mittelgebirgszug steht im Mittelpunkt vieler alter Sagen. Wir folgen weiter dem Neckar, an dessen Hängen viele Weinreben stehen. Die Hohenloher Ebene lassen wir links liegen und blicken dabei hinein in die idyllischen Täler der Jagst und der Kocher. Im oberen Tal der Rems, die auf der Ostalb entspringt, liegt das Ursprungsgebiet des mittelalterlichen deutschen Kaisergeschlechts der Staufer. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 1155 bis 1190, gehörte zu den mächtigsten dieses Stammes. Die Goldstadt Schwäbisch Gmünd verdankt den Staufern ihre Gründung. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir zum Ausgangspunkt unserer Reise zurückfliegen. Ehe wir landen, zieht unser Flieger noch eine Schleife über dem städtischen und industriellen Ballungsgebiet der Landeshauptstadt Stuttgart und ihrer Nachbarstädte. Mehr als 580.000 Menschen leben in der modernen Hauptstadt Baden-Württembergs, in einem malerischen Talkessel und auf den umgebenden Hügeln. Hier gibt es viele interessante und sehenswerte Dinge zu sehen, so zum Beispiel das alte und das neue Schloss, die Stiftskirche, die Liederhalle, der Zoo Wilhelmer, das Messegelände auf dem Killesberg, die neue Staatsgalerie und das Gottlieb-Daimler-Stadion. Bosch, Mercedes und Porsche sind nur drei Namen von vielen Firmen, die dort ansässig sind. Der Cannstatter Wasen, nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte deutsche Volksfest, zieht jährlich tausende Menschen an. Baden-Württemberg zählt zu den reichen Ländern der BRD. Hier liegt die Zahl der Arbeitslosen weit unter dem deutschen Durchschnitt. Die CDU-geführte Regierung hat ihr Musterländle gut im Griff. Die Menschen in Baden-Württemberg können fast alles, nur kein Hochdeutsch. So entnimmt man es zumindest der Fernsehwerbung dieses besonderen deutschen Bundeslandes. Wem es möglich ist, der sollte sich vielleicht selbst einmal davon überzeugen, ob diese Aussage stimmt. Die Schildbürger bauen ein Rathaus. Der Plan, das neue Rathaus dreieckig zu bauen, stammte vom Schweinehirten. Er hatte den schiefen Turm von Pisa erbaut, darum erklärte er stolz: Ein dreieckiges Rathaus macht Schilder noch viel berühmter als Pisa. Die anderen waren sehr zufrieden, denn auch die Dummen werden gern berühmt. Das war im Mittelalter nicht anders als heute. So gingen die Schildbürger schon am nächsten Tag an die Arbeit. 6 Wochen später hatten sie die 3 Mauern aufgebaut. Es fehlte nur noch das Dach. Als das Dach fertig war, fand die feierliche Einweihung des neuen Rathauses statt. Alle Einwohner gingen in das dreieckige Gebäude hinein. Wie wird das Dunkel wieder hell? Aber da stürzten sie auch schon durcheinander. Die drin waren, wollten wieder heraus. Die draußen standen, wollten hinein. Es gab ein fürchterliches Gedränge. Endlich landeten sie alle wieder im Freien. Sie blickten einander ratlos an und fragten aufgeregt: Was war denn eigentlich los? Der Schuhmacher überlegte und sagte: In unserem Rathaus ist es dunkel. Da stimmten alle zu. Aber woran lag es? Lange wussten sie keine Antwort. Am Abend trafen sie sich im Wirtshaus. Sie besprachen, wie man Licht ins Rathaus hineinschaffen konnte. Erst nach dem 5. Glas Bier, sagte der Hufschmied nachdenklich, wir sollten das Licht wie Wasser hineintragen. Hurra! Riefen alle begeistert. Am nächsten Tag schaufelten die Schildbürger den Sonnenschein in Eimer und Kessel, Kannen und Töpfe. Andere hielten Kartoffelsäcke ins Sonnenlicht, banden dann die Säcke schnell zu und schleppten sie ins Rathaus. Dort banden sie die Säcke auf, schütteten das Licht ins Dunkel und rannten wieder auf den Markt hinaus, wo sie die leeren Säcke wieder vollschaufelten. So machten sie es bis zum Sonnenuntergang. Aber im Rathaus war es noch dunkel wie am Tag zuvor. Da liefen alle traurig wieder ins Freie. Das Rathaus ohne Dach. Wie sie so herumstanden, kam ein Landstreicher vorbei. Er fragte: Was ist denn los? Was fehlt euch? Sie erzählten ihm von ihrem Problem. Er dachte nach und sagte: Kein Wunder, dass es in eurem Rathaus dunkel ist. Ihr müsst das Dach abdecken. Sie waren sehr erstaunt und schlugen ihm vor, in Schilder zu bleiben, solange er es wollte. Tags darauf deckten die Schildbürger das Rathausdach ab und es wurde im Rathaus sonnenhell. Es störte sie nicht, dass sie kein Dach über dem Kopf hatten. Das ging lange Zeit gut, bis es im Herbst regnete. Die Schildbürger, die gerade in ihrem Rathaus saßen, wurden bis auf die Haut nass. So rannten sie schnell nach Hause. Ein Lichtstrahl im Dunkeln. Als sie am Morgen den Landstreicher um Rat fragen wollten, war er verschwunden. So versuchten sie es mit dem Rathaus ohne Dach. Als es dann aber zu schneien begann, deckten sie den Dachstuhl wie vorher mit Ziegeln. Nun war es im Rathaus aber wieder ganz dunkel. Doch diesmal steckte sich jeder einen brennenden Holzspan an den Hut. Leider erloschen die Späne schnell und wieder saßen die Männer im Dunkeln. Plötzlich rief der Schuster: Da, ein Lichtstrahl! Tatsächlich, durch ein Loch kam etwas Sonnenlicht herein. Alle blickten auf den Lichtstrahl. Oh, wir Esel, wir haben ja die Fenster vergessen, riefen die Schildbürger. Noch am Abend waren die Fenster fertig. so wurden die Schildbürger durch die vergessenen Fenster berühmt. Es dauerte nicht lange, da kamen auch Reisende nach Schildau und ließen ihr Geld in der Stadt. »Seht ihr«, sagte der Ochsenwirt, »als wir gescheit waren, mussten wir das Geld in der Fremde verdienen. Jetzt, da wir dumm geworden sind, bringt man's uns ins Haus.« Gott macht vor der Mafia nicht Halt. Aufgewachsen bin ich in einer gewöhnlichen sowjetischen Familie. Meine Mutter war Parteimitglied und mein Vater hatte keine Zeit für mich. Die Lehrer erzählten uns, dass Christen zurückgebliebene Menschen seien. Einmal fragte uns die Lehrerin, wie sind die Christen? Ich meldete mich und erzählte, was ich behalten hatte. Ich bekam dafür eine gute Note, was bei mir nur selten der Fall war. Aufgrund meiner Erziehung baute ich mein Leben auf Muskeln, Macht und Geld. Schon mit 20 Jahren war ich als Karatekämpfer der sowjetischen Auswahlmannschaft erfolgreich, habe einen Preis in Jugoslawien gewonnen und an der Weltmeisterschaft 1992 in Spanien teilgenommen. Viele Sportler sind in der Mafia. Heute sind viele Sportler aus der ehemaligen Sowjetunion in der Mafia. Ich gehörte also zu diesen coolen Typen und war einer der Mafiosi der Stadt. Unsere Gruppe bestand aus 500 Männern. Jede Brigade hatte ihr Herrschaftsgebiet, das sie verteidigte. Wir bemühten uns, möglichst viel Geld zu verdienen. Sehr einträglich waren die Verhandlungen mit Firmen. Sie mussten monatlich eine bestimmte Geldsumme an uns zahlen. Dafür schützten wir sie vor den Angriffen anderer Brigaden. Im Angesicht des Todes. Eines Tages suchte ich mit meinem Freund eine Großhändlerin zu Hause auf. Aber wir trafen nur ihre Mutter an. Sie war sehr gastfreundlich und servierte uns Tee. Dann sprach sie über Gott. Sie erzählte so lebendig, dass ihr die Augen glänzten. Ich war sehr interessiert und stellte einige Fragen. Zum Abschied gab sie uns noch mit, in schwierigen Situationen sollten wir uns an Gott erinnern. Nach dem Essen wollte mein Freund Tennis spielen. Als ich etwas später nachkam, sah ich, dass er sich mit einem aus der anderen Brigade schlug. Ich hielt den Gegner fest und schlug einige Male auf seine Leber ein. Er blieb regungslos liegen. Da rief ich unsere Wachleute zur Hilfe. Jetzt gingen wir zur Acht auf die anderen los. Wir wollten sie fertig machen. Auf einmal hob einer unserer Gegner eine Maschinenpistole hoch und schoss. In diesem Moment schoss mir das Wort Gott durch den Kopf. Ich versteckte mich hinter einem Auto. Der Schütze suchte nach mir, weil ich seinen Freund stark verletzt hatte. Ich sah, wie er auf das Auto zuging. Doch plötzlich drehte er sich um und ging davon. Nur einen Schritt weiter, und ich wäre tot gewesen. An diesem Abend hatten wir 4 Tote und 3 Schwerverletzte. Ich dagegen kam ohne einen einzigen Kratzer davon. Ich lief noch stundenlang durch die Stadt. Gott existiert wirklich, dachte ich die ganze Zeit. Als ich nach Hause kam, spürte ich Gottes Anwesenheit. Es war, als ginge es mir durch Mark und Bein. Ein paar Tage später traf ich einen Christen. Er sagte zu mir, Gott erwählt dich und möchte mit dir Gemeinschaft haben. In meiner Schlechtigkeit fragte ich, was will er von mir? Ich hörte, er will nichts von dir, er liebt dich, ganz einfach. Aber auch nach diesem Erlebnis wurde ich noch längst kein Christ. Zusammenbruch und Neuanfang. Ein paar Monate später gab es Probleme in meiner Brigade. Gelder waren verschwunden und meine Kollegen schoben es mir in die Schuhe. Auch mein Platz innerhalb der Brigade war begehrt. Ich hörte, dass ich aus dem Weg geräumt werden sollte und beschloss, nicht mehr zu arbeiten. Außerdem dachte ich, wenn Gott existiert, dann muss ich mich vor ihm verantworten. Ich versuchte, nicht mehr ganz so schlimme Sachen zu machen, aber der Teufel ließ mich nicht los. Kurze Zeit später ging alles weiter wie vorher. Plötzlich bestellte mich ein Kommissar der Verbrechensbekämpfung aufs Revier. Er sagte, ich kann dich ins Gefängnis bringen und da kommst du so schnell nicht wieder raus. Aber dich braucht doch niemand mehr. Wenn du aber für mich arbeitest, ist alles vergessen. Trotz vieler Bedenken sagte ich zu, weil ich keine andere Wahl hatte. Das war der letzte Tag, den ich in meiner Stadt verbrachte. Ich kaufte ein Bahnticket. Jetzt war ich nicht mehr der coole, in der ganzen Stadt gefürchtete Viktor. Ich las in der Bibel, die ich mitgenommen hatte. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Matthäus 11, Vers 28. Dieser abgekämpfte und belastete Mensch war ich. Ich war fertig und wusste nicht, was mir bevorstand oder wem ich noch trauen konnte. Früher dachte ich, dass unsere Brigade ein festes Fundament ist. Jetzt brach alles unter meinen Füßen zusammen. Dann las ich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie hätte meine Geschichte sein können. Ohne Gott hätte ich das nicht überlebt. Bisher brachte ich andere zum Weinen. Jetzt lag ich da und weinte. Dann wischte ich mir die Tränen aus dem Gesicht und ging auf die Toilette. Dort war es nass, dreckig und es stank. Genauso sah es in mir aus. Ich fing an zu beten und bat Gott um Vergebung. In diesem Moment wusste ich, dass er mein Gebet erhört hat und in mein Herz gekommen war. Ich bekam die Gewissheit, dass sich alles zum Guten wenden würde. Von diesem Augenblick an spürte ich, dass ich Christ geworden war. Wäre Gott nicht gewesen, dann hätte ich diese langen Monate der Einsamkeit weit weg von meiner Familie nicht überlebt. Meine Frau wurde einige Zeit später auch gläubig. Rückblickend sehe ich, wie Gott mich bewahrte und anleitete. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Tag bereut, dass ich Christ geworden bin. Viele Menschen geben sich auf, weil sie den Sinn im Leben nicht finden. Aber das Leben mit Gott gibt dem Leben einen Sinn und ein Ziel. Jesus, wenn du das fühlst, du Kann ein Kirschbaum denken? Der erste Satz der Bibel lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es gibt Leute, die das nicht glauben. Sie sagen, es ist alles von selbst entstanden. Diese Leute meinen wohl, dass ein Kirschbaum denken kann. Wieso? Jeder Kirschbaum weiß zu jeder Zeit genau, was er zu tun hat. Im Winter ist er kahl, Blätter und Blüten werden sonst nämlich erfrieren. Aber schon am Ende des Winters ist er voller Knospen. Zum Schutz gegen die immer noch vorhandene Kälte hat er sie jedoch mit einer festen Hülle umgeben. Im Frühling lässt der Kirschbaum unzählige Blüten wachsen. Sie sind schneeweiß, um die Bienen anzulocken. Diese sollen das in jeder Blüte vorhandene Honigtröpfchen naschen. Dabei werden die Blüten befruchtet. Aus jeder befruchteten Blüte wächst eine kleine grüne Kirsche hervor. Sobald diese dick genug ist, färbt der Baum sie wunderschön rot. Das soll die Vögel einladen, sie zu fressen. Denn in jeder Kirsche ist ein Samenkern versteckt. Er ist besonders hart, damit er nicht verdaut werden kann. Er soll nämlich wieder weggegeben werden. Das tun die Vögel im Fliegen. So verstreuen sie die Kirschkerne, mit etwas Vogeldünger vermischt, in der ganzen Umgebung und säen damit lauter neue Kirschbäume. So stecken in einem Kirschbaum 7 schlaue Gedanken. Wer nun nicht glauben will, dass ein Kirschbaum denken kann, der muss doch wenigstens zugeben, dass jemand anderes für ihn gedacht hat. Wer wohl? Eine deutsche Hochzeit. Liebe Irina, vielen Dank für deinen Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich freue mich auch, dass du so viel Interesse zeigst, was ich alles in Deutschland erlebe. Gerne werde ich auch in diesem Brief deine Fragen beantworten. Du fragst mich, wie wir unsere Hochzeit gefeiert haben? Naja, nachdem ich alle für die Heirat nötigen Papiere bekommen hatte, fuhr ich glücklich nach Deutschland. Ich dachte, jetzt sei die Sache fast erledigt. In Deutschland hatten wir aber denselben Papierkrieg. Zuerst mussten wir im Standesamt alle Unterlagen mit unzähligen Übersetzungen vorlegen. Sie wurden zum Oberlandesgericht geschickt. Nach 3 Wochen kam dann die Antwort, dass wir heiraten dürfen. In Weiß zum Standesamt? Dann aber entstand bei mir die Frage, ob ich in Weiß heiraten soll oder nicht. Du fragst dich vielleicht, warum denn nicht in Weiß? Kirchlich heiratet man normalerweise natürlich in Weiß und die Leute ziehen sich festlich an. Aber auf die standesamtliche Hochzeit wird nicht so viel Wert gelegt. Von dem Standesamt war ich etwas enttäuscht. Es ist gar nicht so romantisch wie in Russland. Du weißt ja, in Russland heißt es sogar Palast, der innen und außen so toll aussieht. Als wir aus dem schön geschmückten Auto ausstiegen, nach der besten russischen Tradition, sah ich ein graues, einstöckiges Gebäude, das Standesamt. Die Garagen und Mülltonnen, die daneben standen, sollten wohl eine feierliche Atmosphäre schaffen. Ich habe aber gehört, dass es in den größeren Städten schon etwas schöner aussehen soll. Wir kamen zum verabredeten Termin in wunderschöner Hochzeitskleidung. Zuerst mussten wir im Korridor warten, da der Standesbeamte beschäftigt war. Vergeblich habe ich auf den Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Bartholdy gewartet. Dann mussten wir ins Rathaus nebenan. Dort gibt es ein Trauzimmer. Der Standesbeamte machte schöne Worte über selbstlose Liebe und Vergebung, und dann war es endlich soweit. Wir gaben uns das Ja-Wort. Danach fuhren wir in ein griechisches Restaurant und haben dort im engsten Familien- und Freundeskreis schön gefeiert. Die kirchliche Heirat. Wenn man kirchlich heiraten will, muss man einen Termin mit dem Pastor bzw. Pfarrer vereinbaren. Wie es in der Kirche läuft, hast du bestimmt schon in Filmen gesehen. Nach der kirchlichen Hochzeit wird gefeiert. Übrigens können die Deutschen nicht so gut feiern wie die Russen. Man bereitet sich mindestens ein halbes Jahr auf den Hochzeitstag vor und oft wird man schon von den Vorbereitungen müde. Es soll ja alles perfekt sein. Manchmal staunen sie sogar, wenn sie sehen, mit welchem Aufwand die Spätaussiedler aus Russland und Kasachstan ihre Geburtstage feiern. Aber das ist schon ein anderes Thema. Bei uns passierte alles ziemlich spontan. Nachdem wir in Deutschland standesamtlich geheiratet hatten, flogen wir nach Russland und heirateten dort kirchlich. Aber das weißt du ja auch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Für uns war es halt sehr wichtig, vor Gott unser Ja zu geben. Gott hat die erste Familie gestiftet und wir wollten, dass er auch unseren gemeinsamen Lebensweg segnet. Es ist eigentlich schade, dass es heutzutage viele Lebensgemeinschaften gibt, die gar keine Ehen mehr sind. Denn in der Familie, wie sie Gott geplant hat, muss man auch Verantwortung übernehmen, vergeben und dem Partner treu bleiben. Da aber heutzutage viele Menschen unfähig geworden sind, Bindungen einzugehen, sind solche unverbindliche Lebensgemeinschaften sehr beliebt. Wie gut, dass Gott uns helfen kann, eine erfüllte und glückliche Ehe zu führen. Also, ich wünsche dir viel Kraft und Gesundheit, bis wir uns wieder schreiben. Deine Elena. Hermann Hesse, Freiheit und Bindung. Kein deutscher moderner Schriftsteller ist weltweit so bekannt wie Hermann Hesse. Er starb vor 40 Jahren. Seit der Jugendbewegung nach 1900, über die Studenten- und Hippiebewegung der 70er Jahre bis heute, haben Hunderttausende in Europa ihn gelesen. In Japan und in den USA wurden sogar schon 11 bzw. 8 Millionen seiner Bücher verkauft. Er ist dort der am meisten gelesene und studierte europäische Schriftsteller. 1946 erhielt er den Nobelpreis. Besonders jüngere Menschen können sich mit den Personen und Aussagen in Hesses Büchern identifizieren. Er lehnt Autoritäten und Traditionen ab. Er tritt für die Freiheit des Einzelnen in der Gestaltung seines Lebens ein. Er kämpft gegen den Krieg. Er wirbt für eine alternative, natürliche Lebensweise. Er liebt die Natur und fordert ihre Erhaltung. Auch seine Beziehung zu den fernöstlichen Religionen, besonders Indiens, macht ihn für viele heute interessant. Los von Traditionen. Hesse wurde 1877 geboren. Er wuchs in Württemberg auf. Seine Eltern waren fromme Christen. Sein Vater war Missionar in Indien gewesen. Als Schüler litt Hesse unter dem Zwang in einem christlichen Schülerheim. Er war ein sehr sensibler Mensch. Er lief aus dem Schülerheim fort und machte einen Selbstmordversuch. Er sagte sich vom christlichen Glauben und der Tradition seines Elternhauses los. Trotzdem spürt man bei ihm immer wieder etwas vom christlichen Glauben. Hesse hat schöne lyrische Gedichte geschrieben. Seine Sprache ist immer einfach und schlicht. In dem folgenden Gedicht vergleicht er die Natur im Vorfrühling mit der Passion Jesu. Verhangener Tag, im Wald noch Schnee, im kahlen Holz die Amsel singt, des Frühlings Atem ängstlich schwingt, geschwellt von Lust, beschwert von Weh. So einsam steht und klein im Gras das Krokusvolk, das Veilchennest. Es duftet scheu und weiß nicht was, es duftet tot und duftet fest. Baumknospen stehen von Tränen blind, der Himmel hängt so bang und nah. Und alle Gärten Hügel sind, Gethsemane und Golgatha. Von 1912 bis zu seinem Tod 1962 lebte Hesse als Schriftsteller in der Schweiz. Er wohnte zurückgezogen in einem Haus auf dem Lande, inmitten der Natur. Er war dreimal verheiratet und hatte mehrere Kinder, Enkel und Urenkel. Von politischen Auseinandersetzungen hielt er sich fern. Er sah in allen politischen Parteien Egoismus und Machtstreben. Versuche nach Freiheit. In den meisten seiner Bücher schildert Hesse, wie ein Mensch sich innerlich, geistig entwickelt und zu einem reifen Menschen wird. Dazu gehören die Romane Demian, Siddhartha, Der Steppenwolf und Narziss und Goldmund. Wie Hesse als Schüler, so streben die Menschen in diesen Büchern heraus aus Ordnung und Enge nach Freiheit und Lebensgenuss bis hin zum Chaos. Auch sexuell fühlt Hesse sich kaum an Grenzen gebunden, denn für ihn sind schön und hässlich, hell und dunkel, Heiligkeit und Sünde immer nur einen Moment Gegensätze. Immerzu gehen sie ineinander über. Sie alle gehören zum bunten Leben dazu. Auch der Hinduismus und Buddhismus lehrt ja, dass alle Gegensätze in der Welt letzten Endes eine Einheit sind. Aber hier widerspricht Hesse sich selber. Denn auch er kennt verbindliche ethische Werte wie Toleranz, Menschlichkeit, Pazifismus, Schutz der Natur. Das Gegenteil wie Grausamkeit, Krieg führen und Naturzerstörung lehnt auch er ab. Auch wenn Hesse viel Freiheit für den Einzelnen fordert, so ahnt er doch zumindest hinter der Welt eine göttliche Ordnung, die dem Einzelnen Grenzen setzt. Irgendwo über den Bergen muss meine Heimat sein. Einsamkeit und neue Räume. Hesse sagt in einem Gedicht: Seltsam, im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Jeder Mensch ist nach Hesse letzten Endes einsam. Allein aus sich heraus, aus seiner eigenen Seele, muss er alles wissen, um das Gute und alle Kraft dazu schöpfen. Das können jedoch nur Einzelne. Die Menschheit im Ganzen bleibt deshalb an das Schlechte gebunden. Hesse hat damit recht. Heute, wie schon immer, wird die Menschheit von Neid, Egoismus und Aggression beherrscht. Aber viele einzelne Menschen haben immer wieder Jesus Christus kennengelernt und wurden durch ihn neue Menschen. Menschen mit Liebe, mit der Bereitschaft zu vergeben, sich für andere einzusetzen und aufzuopfern. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz dem Bösen in uns die Kraft genommen. In seinem letzten großen Roman, Das Glasperlenspiel, erzählt Hesse das Leben des Meisters Josef Knecht. Dieser beherrscht vollkommen die Kunst des Glasperlenspiels. Das heißt, er versteht und beherrscht vollkommen alle menschlichen Wissenschaften und Künste. Aber eines Tages verlässt er diese nur theoretische Welt und geht hinaus in das bunte Leben des Alltags. Dabei stirbt er. Sein Tod soll wohl bedeuten, wir Menschen wandern auch von der besten Erkenntnis immer zu einer noch besseren, neuen, auch durch den Tod hindurch. In einem Gedicht schreibt Hesse: Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Doch auch hier sah Hesses Leben anders aus. Er ist nicht gern neuen Räumen nach seinem Tod entgegengegangen. Seine Frau war froh, dass er von seiner schweren Krankheit an seinem Lebensende nichts wusste. Getröstet im Sterben sind wir, aber wenn wir Gott kennen. Wir spüren dann seine Liebe in unserer letzten Stunde. In seinen Armen wachen wir nach dem Tod zu einem neuen Leben auf. Sommergedichte. Guter Rat. An einem Sommermorgen, da nimm den Wanderstab. Es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab. Des Himmels heitre Pläue lacht dir ins Herz hinein und schließt, wie Gottes Treue, mit seinem Dach dich ein. Rings Blüten nur und Triebe und Halme von Segen schwer. Dir ist, als zöge die Liebe des Weges nebenher. So heimisch alles klingt, als wie im Vaterhaus, und über die Lerchen schwingt die Seele sich hinaus. Theodor Fontane. Der Schmetterling. Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, umflattert sie tausendmal, ihn selber aber, goldig zart, umflattert der liebende Sonnenstrahl. Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? Das wüsste ich gar zu gern. Ist es die singende Nachtigall? Ist es der schweigende Abendstern? Ich weiß nicht, in wen die... Der Weg, Sprachkassette, Seite 2. Ausgabe Nr. 39. Das Fürstentum Liechtenstein. Mit 160 Quadratkilometern ist es der viertkleinste Staat Europas. Umgeben von der Schweiz und Österreich ist es nur 6 Kilometer breit und 26 Kilometer lang. Und doch ist das Fürstentum Liechtenstein ein souveräner Staat. Ein vielfältiges Land. Liechtenstein liegt im Rheintal mitten in den Alpen. Die Berge prägen daher auch die wunderschöne Landschaft. Der tiefste Punkt liegt 433 Meter und der höchste, das Gipfelkreuz des Grauspitz, 2599 Meter hoch. Mehr als die Hälfte des liechtensteinischen Hoheitsgebietes macht das Alpengebiet aus, das zum Teil mit Straßen erschlossen ist und sich durch eine reiche Tier- und Pflanzenwelt auszeichnet. Blanken, Schellenberg und Triesenberg, wo man einen Walzer-Dialekt spricht, sind die drei liechtensteinischen Berggemeinden. Heute flüchten viele Vaduzer Bürger in der warmen Jahreszeit in ihre kühlen Chalets hoch oben in den Bergen. Im Hochgebirge kann man im Winter gut Skifahren. Im Sommer und Herbst steigen hier Bergsteiger und Wanderer auf luftigen Pfaden aus dem Talnebel auf sonnige Gipfel. Mit einer Sesselbahn kann man in 10 Minuten von der Talsohle auf 2000 Meter Höhe fahren. Von dort wandert man 4 bis 5 Stunden ins Tal. Auf Höhenwegen kann man aber auch von Österreich nach Liechtenstein und weiter in die Schweiz wandern. Die restlichen 8 Gemeinden verteilen sich auf die Talebene, die von der Bergkette und dem Rhein abgegrenzt wird. Die Besiedlung dieser Talregion war nur durch die Zähmung des Rheins möglich, der früher einmal fast den ganzen Talraum für sich beanspruchte und heute die natürliche Grenze zur Schweiz bildet. Mit der Errichtung von hohen Schutzdämmen wurde dieser ehemals wilde Fluss in die Schranken gewiesen. Zudem konnte mit der Entwässerung der zuvor versumpften Talebene fruchtbares Ackerland gewonnen werden. Enge Verbundenheit mit der Schweiz und Österreich. Im Tal ist das Klima mild. Hier wohnen viele der etwa 33.000 mehrheitlich römisch-katholischen Einwohner. Rund 34% davon sind Ausländer, hauptsächlich Schweizer, Österreicher und Deutsche. Vor 100 Jahren waren es erst 8.000 Einwohner, aber im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung, setzte auch ein starkes Bevölkerungswachstum ein. Die florierende Wirtschaft bot zahlreichen Ausländern im Fürstentum eine Beschäftigung. Heute versucht man aus Angst vor Überfremdung den Zuzug von Ausländern zu bremsen. In Liechtenstein wird Deutsch gesprochen. Während in den Schulen Hochdeutsch unterrichtet wird, spricht die Bevölkerung einen alemannischen Dialekt. Das Schulsystem ist gut ausgebaut, aber für die Hochschulausbildung und berufliche Weiterbildung müssen viele in die Schweiz oder nach Österreich gehen. Wichtigster Partner Liechtensteins ist die benachbarte Schweiz. Seit Inkrafttreten des Zollvertrages mit den Nachbarn an der Westgrenze im Jahre 1924 bildet das Fürstentum mit der Schweiz einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Die Grenzen zwischen den beiden Staaten sind offen. Die Grenzen zu Österreich, zu dem auch sehr enge Beziehungen bestehen, werden vom Schweizer Zoll bewacht. In Liechtenstein wird die Schweizer Frankenwährung verwendet. Liechtenstein ist Mitglied des Europarates seit 1978, der UNO seit 1990 und der OSZE seit 1994. Wer gerne kulinarische Spezialitäten genießt, sollte in Liechtenstein die Käsknöpfli, Schwartenmagen, Kutteln in Weinsauce sowie Elblerösti probieren, ein Kartoffelgericht mit Speck, Käse und Zwiebeln. Dazu trinkt man gerne Liechtensteiner Weine. Vaduz und die fürstliche Familie. Die Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein ist Vaduz. Hier gibt es viele Banken und Geschäfte. Eine Gemäldegalerie, das Postmuseum mit einer schönen Sammlung liechtensteinischer Briefmarken und das Skimuseum sind nur einige der Sehenswürdigkeiten. Hoch über der Stadt liegt das Schloss Vaduz. Hier residiert die fürstliche Familie, denn Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Die Staatsgewalt ist im Fürsten und im Volk verankert. Das Volk wählt alle 4 Jahre die 25 Abgeordneten des Landtages, Parlament. Dieser schlägt dem Fürsten die Mitglieder der Regierung zur Ernennung vor. Ein vom Parlament beschlossenes Gesetz bedarf zur Gültigkeit der Unterschrift des Fürsten. Alle wichtigen Angelegenheiten unterliegen der Beratung und Beschlussfassung der Kollegialregierung. Das Fürstenpaar Hans Adam II. Und Marie repräsentieren den Staat nach außen. 5 gewählte Minister und etwa 600 Beamte und Angestellte verwalten ihn. Mit Hugo von Liechtenstein wird das niederösterreichische Adelsgeschlecht Liechtenstein um 1140 erstmals erwähnt. Die Burg Liechtenstein südlich von Wien gab der Familie ihren Namen. Im 16. Jahrhundert wandte sich die Familie dem neuen lutherischen Glauben zu und trat besonders als Förderer der Wiedertäuferbewegung in Erscheinung. Um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts waren es die Söhne Hartmanns von Liechtenstein, die eine neue Periode der Familiengeschichte einläuteten. Sie konvertierten zum römisch-katholischen Glauben. Einer von ihnen, Karl, erhielt 1606 den großen Pfalzgrafenbrief und 1608 die erbliche Fürstenwürde verliehen. Seitdem war es ein Ziel des Hauses Liechtenstein, ein bestimmtes Gebiet zu erwerben, das als Sitz der Familie dienen sollte. Im Jahre 1699 kaufte dann Johann Adam Andreas von Liechtenstein 1657 bis 1712 die Herrschaft Schellenberg und 1712 die Grafschaft Vaduz. Diese Gebiete wurden am 23. Januar 1719 zum Reichsfürstentum Liechtenstein erhoben. Seit 1866 ist Liechtenstein ein selbstständiger Staat. Schönes Bewahren. Der knappe Boden ist ein typisches Merkmal des Kleinstaates Liechtenstein. Die stellt vor allem die Landwirtschaft vor Probleme. Die Ausweitung der Bauzonen und der Ausbau des Verkehrsnetzes haben den landwirtschaftlichen Boden schwinden lassen. Während im Talraum Wirtschaftsaufschwung und Bevölkerungswachstum deutliche Spuren hinterlassen haben, ist die Bergregion im Wesentlichen von Eingriffen in die Natur verschont geblieben. Heute werden vielfältige Anstrengungen unternommen, um die Natur, dort wo sie noch unberührt ist, zu schützen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und das Wissen um den nur beschränkt vorhandenen Boden haben zu einem sensiblen Umweltbewusstsein der Liechtensteiner geführt. Sie wollen ihr Land bewahren, so dass man auch weiterhin seine Schönheit bewundern kann. Die schönste Nebensache und die Hauptsache. Die schönste Nebensache der Welt, so bezeichnet man oft den Fußball. Die Fußball-Weltmeisterschaft, in der Brasilien Weltmeister wurde, liegt hinter uns. Aber das Interesse am Fußball ist ungebrochen. In Deutschland ist Fußball die beliebteste Sportart. Allein zum Deutschen Fußballbund gehören über 6 Millionen Mitglieder in über 26.000 Vereinen und 168.000 Mannschaften. Hier nun lassen wir Profifußballer der Deutschen Bundesliga zu Wort kommen, für die etwas anderes zur Hauptsache geworden ist. Eines Tages erzählte meine Mutter von einer Begegnung mit Gott. Sie sprach von Gottes Liebe zu uns und dass wir jetzt alle auf Jesus vertrauen sollten. Also fing ich eines Tages einfach damit an, in der Bibel zu lesen. Ich hatte ja vorher nie gemerkt, wie spannend das war. Ich habe darin entdeckt, dass Gott nicht nur unser Vater sein will. Ich hatte ja keinen, weil unser Vater uns verlassen hatte, sondern dass er etwas Besonderes mit meinem Leben vorhat. So habe ich also angefangen, mit Gott zu reden. Nicht nur, wenn es mir schlecht ging, sondern auch in guten Zeiten, um ihm für so viel Schönes zu danken. Sei Roberto, Brasilianer, Bayer Leverkusen. Als Nachtmensch war ich nach dem Training immer bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Von Disco zu Disco, von Frau zu Frau, von Droge zu Droge. Ich wundere mich heute noch darüber, wie ich jeden Tag einen kompletten Kasten Bier trinken und 3 Gramm Kokain konsumieren konnte, ohne daran zu sterben. Wenn ich morgens um 6 aufs Zimmer kam, stand mein Freund Ita gerade auf. Er hatte als gläubiger Christ eine ganz andere Vorstellung von dem, was Leben bedeutet. Ich bewundere bis heute seine Geduld und Freundschaft. Ich habe ihn zwar immer belächelt und gesagt, dass meine Pornos viel unterhaltsamer seien als seine Bibel, aber insgeheim merkte ich, wie die Gespräche mit ihm in meinem Herzen gespeichert blieben. In San José lernte ich die christliche Sportlervereinigung Athletas de Cristo kennen. Deren Arbeit faszinierte mich, so dass ich mir, obwohl ich alles andere als ein Christ war, sogar ein T-Shirt kaufte mit dem Aufdruck »Jesus, meine Nummer 1«. Eines Abends fragte mich ein Pastor, der es sah, ob Jesus wirklich meine Nummer 1 sei. Ich stand da und alles andere schien um mich zu versinken. Alle Bilder meines verpfuschten Lebens tauchten auf. Mir wurde in diesem Moment klar, dass ich dieses alte Leben beenden wollte. Ich sah dem Pastor in die Augen und sagte entschlossen, ja. Das war der Moment meiner Entscheidung für Gott. Ademar, Brasilianer, VfB Stuttgart. Schlusspfiff im Zweitligaspiel von Hannover 96 gegen FC St. Pauli. Während ich zum Kabinengang laufe, spüre ich ein heftiges Stechen in meinem Bauch. 2 Tage später die trockene Diagnose unseres Vereinsarztes. Sie haben eine Herzwandverdickung. Sie können nie wieder Fußball spielen. Eine Welt brach für mich zusammen. Meine Karriere, die gerade erst gestartet war, sollte jetzt so plötzlich vorbei sein? Trauer, Wut und Enttäuschung wechselten sich ab. Wenn ich in dieser Phase nicht Gott gehabt hätte, wäre ich kaputt gegangen. Einige Zeit später flog ich zu einer weiteren Untersuchung in die USA. Ich wusste, dass viele gläubige Freunde für mich beteten. Der Arzt sagte mir, mein Herz sei stark genug für eine Belastung im Spitzensport, aber es bliebe ein gewisses Restrisiko, mit dem ich leben müsse. Dem Restrisiko gab ich von nun an einen Namen, Gott. Er ist es, dem ich voll und ganz vertraue. Ein Wiederbelebungsgerät steht nun immer am Spielfeldrand. Auch wenn diese Zeit für mich schwer war, möchte ich sie nicht missen, denn sie hat mich näher zur Liebe Gottes gebracht. Gerald Asamoah, gebürtiger Ghanaer, mit deutscher Staatsangehörigkeit, Schalke 04. Die Schildbürger, der versalzene Gemeindeacker. Eines Tages wurde in Schilda das Salz knapp, und die Händler hatten keines zu verkaufen. In Salzburg ist Krieg, erzählten sie. Wir müssen warten, bis der Krieg vorüber ist. Das gefiel den Schildbürgern nicht. Denn Butterbrot, Kartoffeln und Suppen ohne Salz schmeckten ihnen und ihren Kindern ganz und gar nicht. Warum kann Salz nicht wachsen? Deshalb überlegten sie, was sie tun sollten. Und weil ihr Rathaus nun helle Fenster hatte, fiel ihnen auch gleich etwas Pfiffiges ein. Da der Zucker auf Feldern wächst, meinte einer, brauchen wir auf dem Gemeindeacker nur Salz auszusäen. Dann haben wir unser eigenes Salz. So geschah es. Sie streuten die Hälfte ihres Salzvorrats auf den Acker. Dann stellten sie Wachposten an den Rändern des Feldes auf. Die sollten aufpassen, dass keine Vögel das Salz stahlen. Dann warteten sie ab. Schon nach ein paar Wochen grünte der Acker. Das Salzkraut schoss nur so in die Höhe. Aber die Vögel blieben zum Glück aus. Und die Schildbürger rechneten schon nach, wie viel Salz sie ernten würden. 100 Zentner, meinten sie, können wir sogar exportieren. Das Salz ist in Gefahr. Doch da kamen die Kühe und Ziegen aus dem Nachbardorf. Sie trampelten in dem herrlich wachsenden Salzkraut herum. Die Feldhüter schossen, was das Zeug hielt. Doch das Vieh machte sich nichts draus. Die Schildbürger wussten sich wieder einmal keinen Rat. Bis der Hufschmied mit einem Stock in der Hand aufs Feld stürzen wollte, um die Tiere zu verjagen. »Bist du verrückt?« schrie der Bäcker. »Willst du auch noch unser Kraut niedertrampeln?« Und sie hielten ihn fest. Da rief er, »Wie sonst soll ich das Vieh vertreiben, wenn ich nicht ins Feld laufen darf?« »Ich weiß«, sagte der Schulmeister, »du setzt dich auf ein Brett. Wir von uns heben dich hoch und tragen dich ins Feld. Auf diese Weise wirst du kein einziges Hälmchen zertreten.« Alle waren von dem Vorschlag begeistert. Man trug den Schmied zu viert über den Acker, und er verjagte das Vieh und berührte keinen Halm. Das Salz ist zu salzig. Eine Woche später gerieten ein paar Kinder beim Spielen ins Salzkraut hinein. Sie waren barfuß, sprangen schreiend wieder heraus und rannten weg. »Es beißt schon«, riefen sie aufgeregt und zeigten ihre rotbefleckten Füße und Waden, die fürchterlich brannten. »Das Salz ist reif«, rief der Schweinehirt, »auf zur Ernte!« Die Schildbürger ließen ihre Arbeit stehen und liegen und fuhren mit Sicheln, Sensen und Dreschflegeln zum Gemeindeacker. Das Salzkraut biss ihnen in die Beine und zerkratzte ihnen die bloßen Arme. Dicke Tränen rollten ihnen über die Backen. Und es dauerte gar nicht lange, da warfen sie die Sensen und Sicheln weg, sprangen weinend aus dem Acker, fuchtelten mit den brennenden Armen, Händen und Beinen im Wind und fuhren zur Stadt zurück. »Nun«, fragten ihre Frauen, »habt ihr das Salz schon abgeerntet?« Die Männer steckten die Hände und Füße ins kalte Wasser und sagten, »Nein, es hat keinen Zweck, das Salz ist uns zu salzig.« Ihr wisst natürlich längst, was so beißen konnte. Es waren Brennnesseln. Ihr wisst es, denn ihr seid ja auch viel klüger, als es die Schildbürger waren. Thomas Mann, Bürger und Künstler. Thomas Mann zählt zu den bedeutendsten Erzählern deutscher Sprache im 20. Jahrhundert. Aber er hasste die Deutschen, weil sie Hitler an die Macht gebracht und ihn in das Exil in die USA getrieben hatten, wo er von 1939 bis 1952 lebte. Gleichzeitig fühlt er sich immer als Deutscher. Er war hier aufgewachsen. Er liebte Deutschland und seine Kultur. Bürger. Thomas Mann wurde in der alten Hansestadt Lübeck an der Ostsee 1875 geboren. Er kam aus einer vornehmen Familie. Sein Vater war Großkaufmann und Ratsherr. So hat Thomas Mann sich immer als Bürger gefühlt. Bürger sein bedeutete für ihn, gesund im Leben stehen, vernünftig handeln, fleißig sein und Geld verdienen. Ein natürlicher Mensch sein mit Wärme und Humor, ethische Grundsätze haben, sich für Menschlichkeit und Demokratie einsetzen. Das alles war Thomas Mann. Er war verheiratet, liebte seine Frau, mit der er 6 Kinder hatte. Er war ein fleißiger Schriftsteller, der gut verdiente und vornehm lebte. Er setzte sich für Vernunft und Menschlichkeit ein. Im Krieg hielt er von den USA aus für die deutschen Ansprachen gegen Hitler. Und Künstler. Gleichzeitig aber, so meinte Thomas Mann, erlebt besonders der künstlerisch veranlagte Mensch häufig etwas Besonderes, Außerordentliches, zum Beispiel eine große Liebe. Nur dann kann ein Künstler ein großes Kunstwerk schaffen. Dabei durchbricht der Mensch aber die bürgerlichen Ordnungen, zum Beispiel, wenn er in eine fremde Ehe eindringt. Er ist zwar glücklich dabei, er kann dadurch große Kunstwerke hervorbringen, aber er zerstört dabei auch oft sich selbst. Im Gegensatz zum gesunden Bürger ist deshalb der Künstler zwar ein sensibler, genialer, aber zugleich ein kranker Mensch, ein Einsamer. Er ist ein Bruder des Verbrechers und Verrückten. Thomas Mann blieb zwar in den Ordnungen des Bürgertums, sie gaben ihm Sicherheit und schenkten ihm Freude am Leben. Aber er empfand auch immer die Gefahren des Künstlers, zum Beispiel die Gefahr der Homosexualität. In vielen seiner Erzählungen und Romane schildert Thomas Mann den außergewöhnlichen Menschen, den Künstler. Sein erstes großes Buch, Die Buddenbrooks, 1901, machte ihn berühmt. Es ist sein meistgelesenes und meistgeliebtes Buch. Er bekam dafür den Nobelpreis. Er erzählt darin den Verfall einer Lübecker Familie über 4 Generationen, seiner eigenen, vom gesunden, erfolgreichen Kaufmann zum sensiblen, schwachen Künstler. In seinem Roman Der Zauberberg, 1924, sieht er die ganze europäische Kultur vom Verfall bedroht. In Josef und seine Brüder, 1926 bis 1942, ist Josef zwar auch ein genialer Einzelner, der aber neue, rettende Ordnungen schafft. In Dr. Faustus, 1947, endet der große Künstler im Wahnsinn. Viele Personen in den Romanen Thomas Manns gehen äußerlich oder innerlich zugrunde, ebenso auch in seiner Familie. Seine beiden Schwestern und 2 seiner Kinder starben durch Selbstmord, mehrere waren drogenabhängig und homosexuell. Aus seinen Werken ist es sichtlich, dass Thomas Mann Gott nicht kannte. Wer sein Leben in die Hand Gottes gibt, muss nicht in den Gefahren des Lebens zugrunde gehen. Gott kann uns in allen Gefahren bewahren, wenn wir uns an ihm festhalten. Thomas Mann ist der weltweit bekannteste moderne deutsche Schriftsteller. Er knüpft an die Erzähltechniken des 19. Jahrhunderts an, vor allem an den weit ausholenden Schreibstils L. Tolstois. Er schreibt ein vorbildliches Deutsch. Er erzählt interessant, immer mit etwas Spott und Ironie. Manns Romane, Erzählungen und Novellen spiegeln die vielschichtigen geistigen, kulturellen und gesellschaftlichen Befindlichkeiten des 20. Jahrhunderts in ihrem Wandel, zum Beispiel in direktem zeitgeschichtlichen Bezug, zum Teil historisch eingekleidet. Seine Bücher sind in etwa 10 Millionen Exemplaren weltweit verbreitet. Auch sein Bruder Heinrich, politisch links stehend, ist ein bekannter Schriftsteller. Die meisten Mitglieder der Familie Mann waren Schriftsteller. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Thomas Mann in der Schweiz. Dort starb er 1955. zum Himmel schauen. Als Gott die Welt schuf, fragte er die Tiere nach ihren Wünschen. Er hörte sie alle an und erfüllte ihre Wünsche. Als die Menschen davon erfuhren, wurden sie unwillig, weil sie nicht gefragt wurden. »Wir können mit dieser deiner Welt nicht zufrieden sein«, stellten sie hart und unmissverständlich fest. »Das sollt ihr auch nicht«, erwiderte Gott. »Eure Heimat ist nicht diese Erde, nur die Überraschungen der Ewigkeit allein.« Seitdem tragen die Tiere ihre Augen zur Erde, der Mensch aber geht aufrecht und schaut zum Himmel. Unsichtbar. »Solange ich Gott nicht sehe, leugne ich seine Existenz«, tönte ein Mann. »Und ich«, erwiderte der Priester, »leugne aus dem gleichen Grund ihren Verstand.« Wir gehen zur Krippe. Ein Weihnachtskrippenspiel. Kaspar, Melchior und Balthasar von rechts. Ach, wie sind wir voll Verlangen, weit gegangen, über Berge, tief im Tal, durch die Wüste, öd und kahl, Tag und Nacht auf schlechten Straßen, unsere Füße sind voll Blasen, ach, wie war das Herz oft schwer, doch der Stern ging vor uns her. Schrecklich knurrte oft der Magen, Räuber wollten uns erschlagen, Löwen brüllten gar nicht fern, doch wir folgten unserem Stern, der uns treu geleitet hat bis in diese schöne Stadt. In die Stadt Jerusalem, wo die vielen Häuser stehen, doch wen können wir hier fragen, und wer wird das Kind uns sagen? Welch Palast, welch goldne Tür, der Herr König wohnet hier. Dieser hohe, edle Mann wird uns helfen, wie er kann. Schenken wird er uns zum Dank für die Nachricht Speis und Trank. Herr Herodes, komm heraus, tritt aus deinem Marmorhaus. Ich, Herodes, komm heraus, tret aus meinem Marmorhaus, halt das Zepter in der Hand. König bin ich hier im Land, bin gefürchtet, bin gehasst, tue alles, was mir passt. So heißt unsere kleine Schar, Kaspar, Melchior, Balthasar. Den Herrn der Welten suchen wir, geboren ist der Heiland hier, der König, der den Frieden schenkt, ein Stern hat unseren Weg gelenkt. Was? Die Botschaft freut mich wenig. Ich bin König, ich bin König. Keiner soll mir das verwehren. Gern will ich den Heiland ehren. Dank, ihr Herren. Nun geht geschwind. Suchet weiter nach dem Kind. Wenn ihr es findet, sagt mir's gleich. Dann schlag ich's tot auf einen Streich. Finster waren seine Züge, voller Bosheit und voll Lüge. Nein, wenn wir das Kindlein finden, dürfen wir es ihm nicht verkünden. Fliehen wir den bösen Ort. Traurig ziehen wir weiter fort. Wer mögen jene Leute sein? Eilig ziehen sie querfeldein. Hirten sind wir, arme Leute, viel geplagt und ohne Freude. Karg ist unser täglich Brot, unser Schatz heißt Müh und Not. Arm seid ihr und unbekannt, alt und schlecht ist das Gewand, und doch liegt es wie ein Licht, hell auf eurem Angesicht. Hell ist unser Angesicht, angezündet ist ein Licht, das in unseren Herzen brennt, endlich hat die Nacht ein End. Was ist Großes euch geschehen? Wir eilen, Gottes Sohn zu sehen. In dieser Nacht, hört, was geschah, stand jäh ein Engel vor uns da, ein Engel, groß und ernst und schön, der sagte, geht nach Bethlehem. Gott ist als Kind herabgestiegen, in einer Krippe seht ihr's liegen. Durch Sonnenglut, durch Sturm und Regen gingen wir dem Kind entgegen. Wir gingen Tage, Nächte viel, doch nicht umsonst, wir sind am Ziel. Der Stern, dort steht er überm Stalle. Weihnacht ist es für uns alle. Von Frühaufstehern und frischen Brötchen. Liebe Irina, herzlichen Dank für deinen lieben Brief. Hier die Antworten auf deine Fragen. Früh ins Bett und früh wieder raus. Es ist schon ziemlich spät für deutsche Verhältnisse. Ehrlich gesagt, es war für mich in der ersten Zeit eine große Umstellung, um 22 bis 23 Uhr ins Bett zu gehen. Hier gehen die Leute früh ins Bett, dafür stehen sie aber auch früh auf. Wir wohnen an einer Durchgangsstraße mit viel Berufsverkehr, darum merken wir, wie früh die Deutschen schon wach sind. Der Schultag beginnt zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr und viele Geschäfte machen schon um 8 Uhr auf. Wenn du mal um 22 Uhr in einer kleinen Stadt spazieren gehst, siehst du nur noch wenig Licht in den Häusern. Und du triffst auch kaum noch Leute draußen. Man hört nur ab und zu Rollläden quietschen und klappern, weil die Deutschen nicht einschlafen, wenn sie das Zimmer nicht verdunkeln. In meiner Heimat verdunkeln die Menschen die Fenster öfter mit Gardinen, obwohl das in meiner Familie nicht der Fall war. Ich glaube, in Russland würde ein Spezialgeschäft für Rollläden wahrscheinlich pleite machen. Vom Essen und Trinken. Auch beim Essen musste ich mich ziemlich umstellen. Die Menschen essen dreimal am Tag. Zum Frühstück oft Brot mit Marmelade oder frische Brötchen, die man in der Bäckerei holt. Dazu trinkt man normalerweise Kaffee. Mittags kochen die Deutschen selten eine Suppe. Oft essen sie Fleischgerichte mit Salat. Eigentlich ist es die einzige warme Mahlzeit am Tag. Das Abendbrot ist oft kalt und man isst weniger als in Russland, weil die Speisen zum Mittag sehr reichhaltig sind. Gewöhnlich isst man Brot mit Wurst, Käse oder verschiedenen Brotaufstrichen und trinkt Tee oder Milch. Was mich angeht, vermisse ich die russische Küche sehr. Ich glaube, dass das Essen in Russland mit mehr Liebe zubereitet wird. Hier ist das Leben sehr hektisch. Man verbringt nicht so viel Zeit in der Küche, sondern man kauft oft Fertigprodukte und macht sie in der Mikrowelle warm. Das schmeckt nicht so lecker wie selbst gekocht. Ich vermisse auch Quark und saure Sahne sehr, aus denen man so viele leckere Sachen machen kann. Man kann beides wohl im Geschäft finden, aber es ist nicht das Gleiche. Die Gewohnheit, immer und mehrmals am Tag Tee zu trinken, ist in Deutschen etwas fremd. Lustig fand ich, dass vieles, was in Russland warm gegessen und getrunken wird, in Deutschland kalt angeboten wird, zum Beispiel Eistee. Mancher Russe würde beleidigt sein, wenn man ihm nur warmen statt heißen Tee einschenkt. Aber wie man an einem schönen, sonnigen Sommertag heißen Tee trinken kann, bleibt für die Deutschen ein Geheimnis. Als Kind ging ich oft mit meinem Vater in den Wald, um Pilze zu sammeln. Er erklärte mir dann, was man sammeln muss. Wenn ich ihm froh Champignons zeigte, sagte er, sie seien zwar nicht giftig, schmeckten aber nicht so gut wie die meisten Edelpilze. Verzweifelt trat ich ihn mit dem Fuß. Stell dir vor, gerade die Champignons sind die Lieblingspilze der Deutschen. Man isst sie auf der Pizza, in der Suppe, als Soße und so weiter. Andere Pilze sind nicht so bekannt. Meinen Eltern habe ich das bisher noch nicht gesagt, aus Sorge, dass sie uns da nicht besuchen. Ich hoffe nun, dass mein Geschmack sich bald umstellt und mir die deutsche Küche vertrauter wird. Oh Schreck, jetzt ist es sogar schon für russische Verhältnisse spät geworden. Ich wünsche dir viel Kraft und Gottes Segen. Deine Elena. Lach mal wieder. Tanja rennt zur Lehrerin und sagt, der Moritz hat mir geschlagen. Die Lehrerin verbessert, mich. Darauf antwortet Tanja entsetzt, was, Sie auch? Sag mal, was sind eigentlich Egoisten? Egoisten sind alle, die nicht an mich denken. Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind überflüssig. Euer gelber Hund ist ja wirklich zum Fürchten. Wo habt ihr den denn her? Der ist uns aus Afrika zugelaufen. Wir haben ihm nur die dicke Mähne abgeschnitten. Der Lehrer fragt Hans, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Wir hatten zu Hause Kurzschluss. Was hast du im Dunkeln gemacht? Ich habe ferngesehen. Ohne Strom? Ich hatte eine Kerze. Sprichwörter über die Zeit. Alles zu seiner Zeit. Der Fleißige hat stets Zeit genug, der Faule nie. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss nehmen, was übrig bleibt. Die Uhr bleibt stehen, die Zeit nicht. Die Zeit bringt alles an den Tag. Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit wartet auf niemand. Es braucht wenig Zeit, viel Gutes zu tun, aber auch wenig Zeit, viel Böses zu stiften. Kommt Zeit, kommt Rat. Je dürrer die Zeit, je grüner die Hoffnung. Zeit kann man nicht kaufen. Zeit ist Geld. Verlorene Zeit kommt niemals wieder. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Gott hat die Zeit geschaffen, von Eile hat er nichts gesagt. Reden hat seine Zeit und Schweigen hat seine Zeit. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Rainer Maria Rilke. Hier endet die Sprachkassette für die Ausgaben Nr. 38 und 39 der Zeitschrift Der Weg. An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken, dass Sie als unser Hörer mit dieser Kassette gearbeitet haben und uns viele Jahre lang die Treue gehalten. Leider müssen wir die Produktion dieser Sprachkassetten einstellen. Dies war für uns keine leichte Entscheidung, aber wir hoffen auf Ihr Verständnis. Es wäre schön, wenn Sie uns auch weiterhin die Treue halten und den Weg in Ihrem Unterricht einsetzen. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiedersehen. Иисус, славим Тебя.